الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir machen inshallah weiter mit dem Fajr-Unterrichten. Wir haben heute den 53. Fajr-Unterricht von das Buch Jam'al Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind stehen geblieben, oder wir fangen heute an mit dem 12. Hadith. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, an den Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, min husni islamil mar'i تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. طيب von Abu Huraira radiyallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, von das schöne Islam eines Menschen ist, oder des einen ist, dass er das lässt, was ihm nichts angeht, was ihm nicht angeht. Ein Hadith Hassan, überliefert bei Tirmidhi und andere. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt darüber, dieser Hadith, überlieferte Tirmidhi ibn Majah von der Überlieferung des Al-Auza'i, von Qurrat ibn Abdul Rahman, von Az-Zuhri, von Abi Salama, von Abi Hurairah radiyallahu anhum. Und Tirmidhi sagte, Gharib, und Sheikh al-Musannif rahimahullah, yani der Autor, hat es zu Hassan erklärt. Weil die Überlieferer davon vertrauenswürdig sind. Und Qurra ibn Abdul Rahman ibn Huwail wurde von einigen als vertrauenswürdig eingestuft und von anderen als schwach. Und Ibn Abdul Bir sagte, dieser Hadith wurde, ist gelernt, auswendig gelernt worden von Az-Zuhri mit dieser Überlieferungskette, von der Überlieferung der Vertrauenswürdigen. Und das entspricht auch, yani, und das ist auch eine Erklärung von Ibn Abd al-Birr, dass dieser Hadith Hassan ist. Die meisten Imame aber, oder Imame sagten, dieser Hadith ist nicht gelernt worden mit dieser Überlieferungskette, sondern ist auswendig gelernt worden von Az-Zuhri, von Ali ibn Hussein, von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursalan. Okay. Ebenso überlieferte es Al-Thiqat, yani die Vertrauenswürdigen, von Az-Zuhri, davon ist Malik bin Muwatta, in Muwatta, und Yunus und Muammar und Ibrahim ibn Sa'd. Jedoch ist in dieser Überlieferungskette von dem Iman des einen ist, dass er das lässt, was ihm nichts angeht. Und von denjenigen, die sagen, dass es nicht bestätigt, oder dass es nicht in dieser Überlieferungskette ist am stärksten von, oder dass es nicht richtig ist, außer von Ali ibn Hussein, Mursalan, ist der Imam Ahmad, der sagte, das sagte der Imam Ahmad und Yahya ibn Ma'in und Bukhari und Dharqutni. Jedoch haben die und die Schwachen haben in der seiner Überlieferung von Az-Zuhri sehr stark yani, vermischt. Und das Richtige davon oder das Authentische davon ist Al-Mursal. Wer kann mir sagen, was Al-Hadith al-Mursal ist? Okay, Al-Hadith al-Mursal, wenn, oder sagen wir es zuerst auf Arabisch, إذا كان الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا وليس صحابيا. Okay? Das heißt, wenn derjenige, der direkt von Prophet صلى الله عليه وسلم überliefert, ein Tabi'i ist und nicht ein Sahabi. Das heißt, er hat nicht direkt gehört, weil da fehlt jemand. Okay? Aber es ist vertrauenswürdig. Warum? Weil er müsste es von einem Sahabi gehört haben, aber er sagt nicht, ich hörte von den und den. Ich hörte zum Beispiel von Abu Huraira, dass er sagte das und das und das, sondern sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Okay? Und das lässt es ein bisschen schwächer werden, weil natürlich ist es schwerer, stärker. Okay? Wenn man sagt, ich hörte Abu Huraira zum Beispiel sagen, dass er gesagt hat, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen. Al-Imam Abu Abdallah al-Hakim sagte, مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو عبد الله الحاكم زك Die Schiuch von Hadith sind sich nicht uneinig, yani waren sich einig, dass der Hadith al-Mursal ist, der Erzähler oder der Muhaddith erzählt, überliefert, mit einer gebundenen Überlieferungskette, da fehlt niemand, bis At-Tabi'i. Und dann sagt der At-Tabi'i was? Der Prophet oder der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Okay? Und Ibn Abd al-Birr sagte, هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ومن كان مثلهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt, Ibn Abd al-Birr sagt, sie sagten übereinstimmig, yani die Imamen des Hadithes, dass der Hadith al-Mursal ist der Hadith der große Tabi'i, ja? Wenn er sagt, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ohne dass er ein Sahabi nennt. Okay? Und von anderen ist auch Sa'id ibn al-Musayyib, Salim ibn Abdullah, Abi Salam ibn Abd al-Rahman, Qasim ibn Muhammad und der, wie sie ist. Okay. الخطيب البغدادي sagt, المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه إلا أن أكثر من يوصف بالإرسال من حديث الاستعمال من حيث الاستعمال هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي sagt was? المرسل ist, wo seine Überlieferungskette unterbrochen wurde. So dass in seiner Überlieferer jemand gibt, der von dem über ihm nicht gehört hat. Okay? Über ihm. Was heißt über ihm? Wir fangen ganz unten, weil wir sehen ja, der Prophet ist ganz oben. Okay? Ganz unten ist derjenige, der das in dem Buch schreibt. Okay, der hörte von denen, der hörte von denen, der hörte. Aber da fehlt was. Hier wurde auf einmal jemand unterbrochen, da fehlt jemand, weil der lebt in einer Zeit und der Prophet ist in einer ganz anderen Zeit und der andere Überlieferer über ihm ist in einer ganz. Da fehlt jemand. Okay? Aber meistens, ja, meistens sagt man es über den Tabi'i. Und ob das angenommen wird oder nicht, ist eine andere Geschichte jetzt. Okay? Aber das nennt man Hadith al-Mursal. Okay? Wir haben bis jetzt was gemacht? Hadith al-Marfu' wal-Mawquf. Ja? المرفوع والموقوف wer kann mir weiterhelfen والمنقطع oder haben wir المنقطع gemacht ابو شهادة مقطوع نعم haben wir gemacht was ist ein مقطوع المنقطع ها genau was ist ein مقطوع يا ابو أبو الشهداء das bedeutet نعم بارك الله فيك يبليفة فن التابع دي أو ساقع نستابعيس أوكي مقطوع فازيكت اسكيبت المقطوع وان المنقطع أوكي ها Das sind zwei verschiedene Sachen, obwohl das im Endeffekt die gleiche Bedeutung ist, aber in einem von Hadith ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, wir haben Al-Hadith Al-Marfu'. Das ist der Hadith von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, dann haben wir Al-Hadith Al-Mawquf. Mawquf bedeutet, von was kommt das Wort Mawquf? Von Waqafa, stehen. Und wer steht beim Propheten? Ein Sahabi, nennt man es so. So haben wir es in der Schule gelernt. Okay? Al-Maqtu', Al-Mawquf ist die Aussage eines Sahabi. Und dann haben wir Al-Maqtu' ist die Aussage eines. Und heute haben wir Al-Hadith Al-Mursal. Und das ist was? Wenn der Tabi'i sagt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ohne dass er den Sahabi erwähnt. Okay? In der Überlieferungskette. Okay. Machen wir weiter. Also, er sagt, Ibn Rajab sagt, und diese Überlieferung, die meist verbreitet ist, ist was? Ist Mursal. Yani, der Tabi'i sagte nicht, von wem er das gehört hat, von den Sahaben. Und Abdullah ibn Umar al-Umari, oder al-Amri, überlieferte es von al-Zuhri, von Ali ibn al-Husayn, von seinem Vater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. So machte es. وصله macht er so ein Hadith Mausul. Was ist ein Hadith Mausul? Yani Mausul, direkt verbunden. Das genau das Gegenteil von Al-Mursal. Yani seine Überlieferungskette ist einwandfrei. Es fehlt niemand in der Überlieferungskette. Ob sie jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Vom Propheten. Ja, das heißt, die Überlieferungskette bis zum Propheten ist verbunden, nicht unterbrochen. Okay? Okay. So hat er es, statt Mursal hat er es, yani ist es in dieser Überlieferungskette Mausul, yani verbunden. Okay. Und machte es von Musnad, yani von das, was von Hussein ibn Ali überliefert wurde. Und der Imam Ahmad überlieferte ihm in seinem Musnad, auf diese Art und Weise. Jedoch, Al-Umari ist nicht derjenige, der auswendig lernt, yani der stark im auswendig lernen ist. Und er überlieferte ihm auch von einer anderen Überlieferungskette, von Al-Hussein, von Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jedoch Al-Bukhari erklärte es zu da'if, dieser Überlieferung gerne, in seinem Tarikh. Okay? Und er sagte, Al-Bukhari sagte, dieser Hadith ist nicht richtig, yani in der Überlieferungskette, oder nicht bestätigt, außer von Ali ibn Hussein, Mursal als Mursal. Und es wurde von dem Nabi sallallahu alaihi wasallam von anderen Überliefer mit anderen Überlieferungsketten überliefert, jedoch alle sind schwach. Okay? Jedoch die erste Überlieferung wurde von vielen Gelehrten zu Hasan erklärt, die wir jetzt hier erwähnen von Abu Huraira. Und die zweite Überlieferung ist ein Hadith Mursal. Okay? Jedoch dieser Hadith, die Bedeutung ist einwandfrei. Ja? Yani, die Bedeutung ist ein Grundsatz von den Grundsätzen des Adabs. Okay? Und der Imam Abu Amr ibn Salah überlieferte oder erzählte von Abi Muhammad ibn Zaid, der Imam der Malikiten in seiner Zeit, dass er sagte, die Vollkommenheit von Adab, das gute Adab, oder das schlechte davon, kommen oder zweigen sich in vier Ahadith. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer an den Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll was Gutes sagen oder schweigen. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das schöne Islam des einen ist, dass er das lässt, was ihn nichts angeht. Die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als jemand ihm sagt, lege mir was nahe, aber halte dich kurz, fass dich zusammen, sagte, werd nicht wütend. Und die vierte, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Mu'min liebt für seinen Bruder, was er für sich selbst lebt. Das ist, all das zusammen ist das ganze Adab. Okay? Und die Bedeutung dieses Hadithes ist, dass es von den schönen Islam, von schönes seines Islams ist, dass er das lässt, was ihm nichts ausgeht von Aussage oder Tat. Okay? Und es beschränkt sich auf das, auf die, auf da, und dass er sich darauf beschränkt, auf das, was ihn was angeht, von den Aussagen und Taten. Und die Bedeutung, was ihm nichts angeht, bedeutet, dass er davon keinen Nutzen hat. Okay? Und das ist nicht sein Zweck und das ist nicht das ist, wonach er strebt. Und das besser ist sogar die Übersetzung von der schöne Islam des einen ist ja, dass er das lasst, was ihn nicht kümmert. Was kümmert dich das? Okay? Und das Kümmern ist, dass man sich das starke Interesse oder starke Sorge um etwas. Okay? Also wenn man nach etwas strebt. Und die Bedeutung ist nicht, dass er das lassen soll, was ihn nicht kümmert und was er nicht will nach der Neigung und Nafs, ja, sondern nach dem Hukm des Schara und Islam. Hukm der Scharia und Islam. Deswegen machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das von der schönen Islam. Denn wenn der Islam des einen schön wird, ja, dann lässt er das, was ihn nicht kümmert, in den Islam Aussagen und Taten. Okay? Denn der Islam erfordert das Tun der Pflichten, wie wir bereits erklärt haben in der Erklärung von Hadith Jibril a.s. Und der Islam, der vollständige Islam, der hier der gelobt wird, darunter fallen das Unterlassen der Verbote, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Der Muslim ist derjenige, der die Muslime wohlergehen lässt oder das Böse seiner Zunge und seiner Hand fernhält. Ja? Er lässt sich sicher sein von seiner Zunge und seiner Hand. Der Muslim ist derjenige, der die Muslime in Sicherheit lässt von seiner Zunge und seiner Hand. Und wenn der Islam schön wird, gut wird, dann erfordert das Unterlassen was nicht kümmert, alles, allesamt, von den Verboten, das Zweifelhafte und das Verabscheute, Makruh. Für Leute sagst du, mach das nicht, ist ein Makruh. Yani heute wurde es so, wenn Makruh yani empfohlen. Ja? Nein, Makruh bedeutet, lass die Finger davon. Okay, und die Salaf, und das ist das, was viele Leute nicht verstehen, wenn sie die Aussagen der Salaf verwendet haben, wenn viele der Imame gesagt haben, ich verabscheue das, dann hat es Verbot geheißen. Dann heißt es bei ihm Haram. Und bei denen gab es nicht diese Unterteilung, die wir haben, heute haben, Makruh, yani, tu es. Ja? Makruh, in vielen Aussagen des Salaf, Makruh bedeutet Haram. Okay? Und dass man auch die Reste von den normalen erlaubten Sachen unterlässt, und lässt, die man nicht benötigt. Denn all das kümmert den Muslim nicht, wenn sein Islam vollständig ist. Und wenn er die Stufe von Al-Ihsan erreicht. Was ist Al-Ihsan? Al-Ihsan ist, das haben wir schon gemacht, dass du Allah so anbetest und so dienst, als würdest du ihn sehen. Denn wenn du ihn nicht siehst, dann sieht er dich. Okay? So. Wer Allah Azzawajal dient und dabei immer oder nachdem, dass er immer ja, die Nähe von Allah Azzawajal und dass er Allah Azzawajal ja, Yani als würde er ihn mit seinem Herzen sehen. Ja? Oder dass er ja, die Nähe Allahs zu ihm und dass er ihn sieht. Wer Allah Azzawajal so dient, ja, dann ist sein Islam schön. Und das erfordert, dass er das lässt, was ihm, dass er alles lässt, was ihn nicht kümmert, von in den Islam. Okay? Und dass er sich mit dem beschäftigt, was ihn kümmert. Denn von diesen zwei Sachen, ja, dass er das alles lässt, was ihn nicht angeht oder nicht kümmert, und dass er sich mit dem beschäftigt, was ihm kümmert, von diesen zwei Sachen kommt die Scham vor Allah Azzawajal und das Unterlassen von allem, wovon man sich schämen sollte, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann nahegelegt hat, dass er Allah, sich vor Allah Azzawajal schämt, so wie er sich vor jemanden schämt, vor den Mann oder von einem schämt, der von den Frommen seiner Familie oder Verwandtschaft ist und sich von ihm nicht trennt. Und in Musnad und Tirmidhi von Ibn Mas'ud marfu'an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Scham ist vor Allah. Die Scham vor Allah ist, dass du den Kopf bewahrst, um was ihn beinhaltet. Und den Bauch bewahrst, um was es beinhaltet. Ja? Und dass du dich an den Tod und die Heimsuchung ja, erinnern sollst. Wer dies tut, der hat sich vor Allah am besten geschämt. Und andere sagten, eine von den Salaf, schäm dich vor Allah nach der Maße, wie nah du zu ihm bist. Okay? Nach der Maße, wie nah er zu dir ist. Und fürchte Allah nach der Maße, je nachdem, ja, wie er die Macht über dich hat. Yani, schäm dich vor Allah. Wie schämst du dich vor Allah? Indem du daran denkst, wie nah Allah Azzawajal zu dir ist. Und wie fürchtest du Allah? Indem du dir in den Erinnerung rufst, ja, wie stark Allahs Macht über dich ist und dass er dich in einem Augenblick vernichten könnte. Und einer der Kenner von Allah Azzawajal, einer der Salaf, sagte, wenn du sprichst, dann erinnere dich, dass Allah dir zuhört. Und wenn du schweigst, dann erinnere dich, dass er zu dir sieht. Okay? Wir bleiben inshallah hier stehen. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair.